Dafür müssen wir ein bisschen zurückgehen auf die Anfänge. Wie konnte es dazu kommen, dass wir es hier mit einem gescheiterten Staat zu tun haben? Gestützt auf die riesigen Erdöleinnahmen hatte Muammar al-Gaddafi 42 Jahre lang als autoritärer Herrscher hier regiert. Dabei benachteiligte er den Osten des Landes zugunsten des Westens. Deshalb ist es verständlich, dass sich die Rebellion 2011 zu Beginn des arabischen Frühlings gegen Gaddafi vor allem auf den Osten konzentrierte. Als dann die Elitetruppen Gaddafis zum Gegenangriff vorrückten, beschloss der UN-Sicherheitsrat, dass alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz bedrohter Zivilisten ergriffen werden sollten. Von einem Regimewechsel und dem Sturz Gaddafis war hier keine Rede. Genau das war aber das Ziel einer internationalen Allianz unter Führung der USA, die mit ihren Luftangriffen den Aufständischen zum Sieg verhalfen. Dabei hatten sich mehr als 400 Milizen durch die Plünderung der Arsenale des Regimes bis an die Zähne bewaffnet. Gaddafi wurde schließlich gefangen genommen und ermordet. Sehr rasch wurde jedoch klar, dass die neu gewählte Regierung weitgehend machtlos war. Die tatsächliche Macht lag in den Händen von hunderter hochgerüsteter Milizen. Finanziert wurden die Milizen durch die libysche Regierung, die auf diese Weise die Kämpfer in die regulären Streitkräfte integrieren wollte. Erreicht wurde jedoch genau das Gegenteil. Die Milizen kassierten den staatlichen Sold, sie erhielten dadurch weiteren Zulauf, wurden immer stärker und waren keineswegs bereit, sich der Regierung unterzuordnen. Bei den zweiten Wahlen im Jahr 2014 gewannen dann die Nationalisten und Liberalen die Mehrheit. Wahlverlierer waren die Islamisten. Sie erkannten das Wahlergebnis nicht an, sodass das neu gewählte Parlament in den Osten fliehen musste. Das bedeutete das Ende des Zentralstaates. Jetzt gab es eine von den islamistischen Milizen gestützte alte Regierung im Westen in Tripolis und eine neu gewählte, nationalistisch und liberal orientierte Regierung in Ostlibyen, die General Haftar zum Oberbefehlshaber der sogenannten libyschen Nationalen Armee einsetzte. Zunehmende militärische Auseinandersetzungen, die Ausbreitung des Islamischen Staates und der dramatisch anschwellende Flüchtlingsstrom nach Europa führten dann 2015 zum Eingreifen der Vereinten Nationen. Sie etablierten in Tripolis eine neue dritte Regierung, die sogenannte Regierung der Nationalen Einheit unter Führung von Faiz al-Sarraj. Sie gilt jetzt als die international anerkannte Regierung, ist aber weitgehend machtlos und auf die Unterstützung von rivalisierenden Milizen angewiesen. Und die internationale Staatengemeinschaft, die steht ja nominell hinter der Regierung von Sarraj. Sie haben das gesagt. Schauen wir mal auf die Gegenseite. Wer unterstützt denn offiziell, aber auch inoffiziell General Haftar und warum tun sie das? Er wird vor allem unterstützt von Ägypten, von den Vereinigten Arabischen Emiraten und von Saudi-Arabien. Das sind Länder, die vor allem den politischen Islam fürchten. Politischer Islam, wie er von der Muslimbruderschaft vertreten wird. Und dahinter steht wiederum Katar und dahinter steht auch die Türkei. Das heißt, die Bedrohung durch den politischen Islam, das ist etwas, was diese drei Staaten mit Haftar zusammenschweißt. Gerade gestern hat Saudi-Arabien nochmal 10 Millionen Dollar zugesagt zur Unterstützung des Kampfes zur Befreiung von Tripolis. Unterstützt wird Haftar außerdem von Russland, das hier seinen Einfluss ausdehnen möchte, und nicht zuletzt auch von Frankreich. Was ist dran an dem Vorwurf, dass Frankreich tatsächlich Haftar auch lange militärisch unterstützt hat? Können Sie das bestätigen? Es gibt keine eindeutigen Beweise, aber es deutet sehr viel darauf hin, dass zumindest französische Berater hier eine wichtige Rolle gespielt haben. Was ist mit der Frage der Ölinteressen? Gerade geht ja die Interpretation dahin, dass man sagt, Italien steht auf der Seite der anerkannten Regierung und Frankreich unterstützt zumindest inoffiziell Haftar. Und dabei geht es eigentlich letztlich um Ölinteressen. Ist da was dran? Im Falle von Italien ist die Sache eindeutig. Italien als ehemalige Kolonialmacht hat mit seinem staatlichen Ölkonzern Eni sehr große Interessen in Libyen, die es hier durch die enge Zusammenarbeit mit der Regierung in Tripolis sichern will. In Frankreich spielt es weniger eine Rolle. Frankreich ist vor allem daran interessiert, die Stabilität des Landes wiederherzustellen und sicherzustellen, dass der Süden Libyens als Rückzugsgebiet für islamistische Terrorgruppen aus der Sahelzone hier endlich befriedet werden kann. Wenn Italien und Frankreich zumindest inoffiziell verschiedene Kriegsparteien unterstützen, heißt das, dass die EU eigentlich jetzt gerade in dem Moment ohnmächtig ist, weil sie nicht geschlossen handeln kann? Die EU ist weitgehend ohnmächtig. Auch die Vereinten Nationen verfolgen sehr unterschiedliche Interessen, sodass die internationalen Organisationen gegenwärtig kaum Einfluss auf das Geschehen in Libyen nehmen können. Es gibt Experten, die sagen, die USA und die EU sollten Haftar jetzt einen Waffenstillstand abbringen und dann diese geplante libysche Nationalkonferenz, also die Friedenskonferenz, abhalten, ohne eben die jetzt militärisch geschaffenen Tatsachen anzuerkennen. Halten Sie das für realistisch? Absolut nicht. Was damit verbunden ist, haben wir vorher gesehen. Demokratische Verhältnisse können auch nach freien Wahlen können nicht eingeführt werden, wenn wie bisher die Milizen das Sagen haben. Hier müssen also tatsächlich erst einmal stabile Verhältnisse geschaffen werden. Was ist Ihre Prognose? Kann man so eine Form von Stabilität überhaupt noch herstellen in diesem Land? Derjenige, der Stabilität im Lande herstellen kann, ist derjenige, der mittlerweile den größten Teil des Landes kontrolliert. Einer Stabilisierung stehen vor allem die Mafia-ähnlich agierenden islamistischen Milizen in Tripolis, Sintan, Misrata entgegen. Und ohne eine militärische Lösung, einfach mit der Forderung nach einem Waffenstillstand, ist hier kein Fortschritt zu erwarten. Aber das heißt, Sie meinen, Haftar wäre dieser Mann, der das tun könnte? Dessen Kommandeure teilweise beschuldigt werden, Massaker begangen zu haben, vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht werden, dem sich auch salafistische Einheiten angeschlossen haben. Also dieser Mann kann Stabilität garantieren? Da muss man sich die Gegenseite anschauen. Es gibt einen, der als internationaler Kriegsverbrecher, einer seiner Kommandeure, gesucht wird. Es gibt auch eine ultrakonservative Miliz. Aber die Gegenseite, das sind eben Mafia-ähnliche Gangs, Islamisten durch und durch. Die zu unterstützen, das würde sicherlich nicht weiterführen. Die gesamte Richtung der Regierung in Ostlibyen und auch von Haftar ist durch nationalistische, liberale, politische Tendenzen gekennzeichnet. Das heißt, diese Ausrichtung kommt der Chance für eine friedliche Lösung in Libyen am nächsten.